Ti mari un di greit, ve sai so schei de meit. Ti mari kei dan prunne fri und hängt da knurr und flasch mit mir. Ti mari un di greit, ve sai so schei de meit. Ti mari kei dan prunne fri und hängt da knurr und flasch mit mir. Mari und die Greit, das sei so schön und mein. Die Mari ist so schön und die Greit, so dick und sei. Die Mari und die Greit, das sei so schön und mein. Die Mari ist so schön und die Greit, so dick und sei. Das sei so schön und mein, die Mari kann gut stricken, die Grei, die kann nicht fliegen. Die Mari und die Grei, das sei so schön und mein, die Mari kann gut stricken, die Grei, die kann nicht fliegen. Hey, stopp mal!